Ethisch fragwürdig, der Podcast, in dem das Zeilenende sich philosophischen Themen von A wie Argument dekonstruieren bis Z wie Zeilenendes Lebenskunst beschäftigt. Mit Fragen von gesellschaftlicher Relevanz und alltagspraktischer Bedeutung. Viel Spaß! Schön, dass ihr euch entschieden habt, diese Folge anzuhören. Ich für meinen Teil hatte ein paar Probleme damit, dazu zu kommen, diese Folge aufzunehmen. Ich wollte sie nämlich eigentlich schon letzte Woche aufnehmen, aber dann habe ich auf meinem Sofa gesessen und darüber nachgedacht, ob ich jetzt wirklich aufstehen soll, zum Schreibtisch tigern, das Mikrofon holen. Dann hatte ich auch keine wirkliche Idee, welche Folge ich aufnehmen könnte und habe mich dann entschieden, das Ganze um eine Woche zu schieben. Was ja ganz okay ist, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht offiziell released worden ist, dass es diesen Podcast gibt. Als ich dann heute auf meinem Sofa saß und Kaffee getrunken habe und die Zeitung durchgeblättert, dachte ich mir, so, heute musst du. Du hast keine andere Wahl. Ich musste gar keine Entscheidung treffen. Es war gesetzt, dass ich heute eine Folge aufnehme. Was aber nicht gesetzt war, war das Thema. Und dankenswerterweise habe ich auf die Liste geschaut und gesehen, dass ich das Thema Entscheidungen notiert habe. Damit war die Sache klar, wir machen eine kleine Folge zu Entscheidungen. Ich nehme wahr, dass es offenbar nur noch zwei Arten von Menschen gibt in Sachen Entscheidungen. Zum einen die Zauderer, die sich weigern, Entscheidungen zu treffen, weil sie lieber mal abwarten wollen und mal schauen, was so passiert. Und dann schauen sie, was passiert. Und dann schauen sie, was passiert. Und dann schauen sie, was passiert. Und dann schauen sie noch länger, was passiert. Und freuen sich dann am Ende, dass irgendjemand anderes die Entscheidung für sie getroffen hat. Ein schönes Beispiel dafür sind viele Chefinnen und Chefs in deutschen Firmen, die Personal haben, das regelmäßig im Büro arbeitet. Da hat man sich zurückgelehnt und beschlossen, dass alles gut so läuft, wie es läuft, mit Angestellten, die jeden Morgen ins Büro kommen, obwohl sie viel besser von zu Hause aus arbeiten könnten oder zumindest nicht schlechter von zu Hause aus arbeiten könnten und sich nicht in der Pflicht sahen, eine Entscheidung zu treffen, dass es eine Homeoffice-Regelung geben müsste. Und zwar dergestalt keine Entscheidung zu treffen, dass sie weder gesagt haben, okay Leute, alle ins Homeoffice, aber auch keine Entscheidung getroffen haben. Okay Leute, ich will nicht, dass ihr ins Homeoffice geht, ich will, dass ihr kommt, das ist meine Entscheidung. Sondern immer, ja, wir warten die Situation ab. Bis dann dankenswerterweise das Bundesarbeitsministerium eine Verordnung erlassen hat, die den Chefinnen und Chefs die Entscheidung abgenommen hat, wie das denn jetzt mit dem Homeoffice zu sein hat. Man musste sich nicht bewegen, sondern man wurde genötigt. Auf der anderen Seite erleben wir in der Corona-Situation, ich nehme diese Folge Mitte März auf, es wurden erste Lockerungen beschlossen und man hat jetzt festgestellt, dass die Inzidenzwerte wieder massiv ansteigen und jetzt muss man darüber diskutieren, ob man die Grenzwerte nicht hochsetzen muss, damit die Notbremse, die sogenannte, nicht greift, oder ob tatsächlich zahlreiche Geschäfte wieder schließen müssen und sich das Thema Gastronomieöffnungen bis auf Weiteres erledigt hat. Hier wurde überstürzt eine Entscheidung getroffen, dass man jetzt ganz dringend Geschäfte öffnen müsste und Freizeiteinrichtungen, weil angeblich sonst die Bürgerinnen und Bürger keine Lust mehr auf Corona hätten. Man sich fragen sollte, was bedeutet das eigentlich, dass irgendjemand keine Lust mehr auf Corona hat? Ist Corona dann weg, wenn niemand da keine Lust mehr drauf hat? Und dass man zwei Dinge aktiv ignoriert hat. Das eine Faktum, dass der Einzelhandel nicht der Treiber der Corona-Pandemie ist, einfach deshalb, weil jeder menschliche Kontakt ein Treiber der Pandemie ist, weil sich das Coronavirus nicht dafür interessiert, ob es in einem Supermarkt oder in einem Klamottengeschäft oder in einem Zoo übertragen wird, sondern sich nur dafür interessiert, dass Menschen zusammenkommen und es da vom einen Menschen auf den anderen Menschen überspringen kann. und dass man natürlich auch alle Supermärkte zumachen könnte und dafür alle Modegeschäfte aufmachen könnte, aber die Tatsache, dass man beides aufmacht, eben zu einer Erhöhung der Kontaktrate führt. Das ist das eine, was man ignoriert hat. Das andere, was man ignoriert hat, ist, dass man davon ausgehen muss, dass sich eine Corona-Mutante breit macht, die sehr viel infektiöser ist und damit das Infektionsgeschehen auch bei bestehenden Maßnahmen wahrscheinlich verschärft hätte. Man hätte jetzt die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, wir möchten gerne Lockerungen, aber wir müssen abwarten, weil aktuell ein Geschehen vorgeht, das es uns nicht ermöglicht, eine Entscheidung zu treffen. Aber in diesem Fall hat man eine Entscheidung getroffen, die man dummerweise wahrscheinlich in Bälde wieder revidieren muss und damit eine höchst unbefriedigende Situation geschaffen hat, die nicht nur für BürgerInnen unbefriedigend ist, sondern auch für die BetreiberInnen von Geschäften, von Kultureinrichtungen, von Gastronomie und so weiter und so fort. Wenn man so möchte, hat die Bundesregierung und haben die Landesregierungen mit diesen Corona-Lockerungen, die wahrscheinlich sehr schnell wieder zurückgenommen werden, das praktiziert, was gerade von liberalen Menschen als wirtschaftliche Tugend gepriesen wird und als unternehmerisches Handeln, nämlich das Fast-in-Fast-out-Prinzip. Dass man schnell eine Entscheidung trifft, auch wenn sie auf Basis von unzureichenden Daten geschieht. Und dass man auf der anderen Seite sich aber auch schnell wieder von dieser Entscheidung verabschiedet, feststellt, dass man Unfug entschieden hat. Unter gewissen Bedingungen ist das auch eine durchaus gute Vorgehensweise. Schnell eine Entscheidung treffen, etwas testen, daraus Schlüsse zu ziehen und entsprechend die Entscheidung zu justieren. Jeder Mensch, der schon mal eine Webseite gebaut hat, wird wahrscheinlich nach dieser Methode vorgegangen sein, dass er möglichst schnell eine Website gebaut hat, die seinen Bedürfnissen entspricht. Dann hat er diese Website auf die UserInnen losgelassen und dann mal geschaut, wie die sich so verhalten und dann im laufenden Betrieb optimiert. Das funktioniert an dieser Stelle, weil die Randkosten in dem Fall gering sind. Bei einer Entscheidung, wo viel auf dem Spiel steht, zum Beispiel das Vertrauen einer Bevölkerung darin, dass die Politik TM ein gutes Corona-Management an den Tag legt, ist solch ein Fast-in-Fast-out kontraproduktiv, weil es Vertrauen zerstört. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch nicht so sein, dass man sich zurücklehnt und die Hände in den Schoß legt und sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Situation und jetzt warten wir einfach mal ab, was mit dieser Situation so passiert, ob das hier besser wird oder schlimmer wird. Und wenn wir gar nicht anders können, weil beispielsweise die Intensivstationen voll sind, dann verschärfen wir noch ein bisschen weiter. Das wäre genau das gleiche Vorgehen, das viele Chefinnen und Chefs vor der Homeoffice-Verordnung des Bundesarbeitsministeriums an den Tag gelegt hat, dass man sich erstmal zurückgelehnt hat und erstmal schaut, was passiert, ohne nachzudenken und ohne Verantwortung zu übernehmen. Und damit wären wir beim Schlüsselbegriff. Ich möchte nämlich das Credo, dass man Entscheidungen schnell treffen soll, gerne damit zukünftig verbunden hören, dass man Entscheidungen so schnell treffen soll, dass sie der Verantwortung, die man mit dieser Entscheidung übernimmt, angemessen sind. Mit der Entscheidung, was ich heute Abend essen werde, übernehme ich höchstens Verantwortung dafür, wie es meinem Magen nach dem Essen gehen wird und eventuell auch noch, wie meine Laune am nächsten Tag sein wird. Diese Entscheidung muss nicht dazu führen, dass ich stundenlang vor meinem geöffneten Kühlschrank stehe und auf den Kloßteig auf der einen Seite und den Salat auf der anderen Seite starre. Sondern da kann ich im wahrsten Sinne des Wortes meinen Bauch entscheiden lassen. Wenn ich aber die Wahl habe zwischen Kontakte weiter einschränken oder mehr Kontakte zulassen, sollte ich vielleicht nicht meinen Bauch befragen, sondern auf Inzidenzzahlen schauen und auch darauf, was es mit den Seelen der Bevölkerung macht, wenn ich meine Entscheidung 3 Wochen später wieder kassieren muss. Ich habe es mir deshalb zur Gewohnheit gemacht, meine Entscheidungen über das Essen relativ schnell zu treffen, wichtige Entscheidungen, die ich im Leben aber treffe, grundsätzlich immer auf den nächsten Tag schiebe. Ich bin eigentlich ein schneller Entscheider. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Stellenangebot. Ich ein Vorstellungsgespräch hatte und die Zusage für einen neuen Job habe, bin ich relativ schnell in der Entscheidung ja oder nein und auch in der Abwägung zwischen zwei Jobangeboten, welcher es werden wird. Grundsätzlich treffe ich diese Entscheidung dann auch. Ich gehe dann mit der Entscheidung schlafen und wenn ich am nächsten Tag mit dem Gefühl aufwache, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, dann verkünde ich die Entscheidung und habe sie damit letzten Endes auch gefällt. Ich würde mir also wünschen, wenn mehr Leute vor wichtigen Entscheidungen mal drüber schlafen. Jetzt würde mich interessieren, wie seht ihr das? Entscheidet ihr schnell oder seid ihr Zauderer? Seid ihr glücklich damit, schnell zu entscheiden oder fallt ihr damit häufig auf die Nase? Habt ihr gute Gelegenheiten verstreichen lassen, weil ihr zu viel zaudert? Und was sind eure Tricks, um gute und angemessene Entscheidungen zu treffen? Was denkt ihr über Fast In, Fast Out? Und glaubt ihr, dass man auf Basis so eines Entscheidungsmodells eine Gesellschaft gründen kann? Oder wie ihr die Alternative formulieren würdet? Ich freue mich, von euch zu hören und sage bis bald, euer Zeilenende. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Bewertungsportalen. Damit hilfst du nicht nur mir, du hilfst auch anderen Leuten, die sich für solche Podcasts interessieren, diesen Podcast besser zu finden. Natürlich darfst du diesen Podcast auch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Feinden empfehlen. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Themenvorschläge oder Kritik hast, dann darfst du mich gerne kontaktieren. Du erreichst mich per Mail unter zeilenende@ethisch-fragwürdig.de, fragwürdig mit UE, auf der Facebook-Seite ethisch-fragwürdig, über Twitter unter dem Handle @zeilenende oder ganz altmodisch auf www.ethisch-fragwürdig.de, fragwürdig mit UE. Dort kannst du mir gerne einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ich freue mich, von dir zu hören und sag bis bald, dein Zeilenende.